Dialoge, Seite 129. Die politischen Blätter werde ich einer Stempelsteuer unterwerfen und von ihnen eine Bürgschaft verlangen. Die Zeitungsindustrie wird dank der Steuer bald so wenig gewinnbringend sein, dass man sich ihr nur noch nach reiflicher Überlegung widmen wird. Montesquieu: Das Mittel genügt nicht, denn die politischen Parteien achten nicht auf das Geld. Machiavell: Sei unbesorgt, ich habe es in der Hand, ihnen den Mund zu verschließen, denn nun kommen die Strafmaßnahmen. Dialoge, Seite 132. Zwei Verurteilungen im Jahre werden das Verbot des Blattes nach sich ziehen.